Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Offene Telefon-Talkshow heute Nacht. Wieder wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wenn ihr also mit mir reden wollt, ruft ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Gestern hatten wir ja das Thema Gerüche. Und da will ich euch mal noch rasch einen Fax vorlesen von Christa. Christa hat gefaxt: Wenn Napoleon von seinen Feldzügen heimkehrte, schickte er seiner Josephine von unterwegs folgende Message. Wasche dich nicht, ich komme. Ich würde vielleicht mit dem einen oder anderen Napoleon unter euch auch noch ganz gerne heute reden, so als kleinen Nachklapp zu gestern, zur Sendung Gerüche. So, kein Napoleon, dafür Frank. Der erste Anrufer heute Nacht und der ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Jawohl, guten Morgen, Modomia. Ja. Ich grüße dich. Ja. Dein Thema. Ich wollte an die Sendung von gestern anknüpfen. Ehrlich? Ja. Das wusste ich gar nicht. Wie schön. Ja, ja. So ist es ja. Ich hatte mich vorher schon angemeldet. Ja. Und zwar hatte ich so ein bisschen erwartet, dass gestern das Thema Fußfetischismus eventuell mal so ein bisschen... Also Frank, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe das gestern eigentlich auch erwartet, dass irgend so, ja, so ein Schweinkram in Sachen Fußgerüche... Ja, was heißt Schweinkram? Schweinkram ist ja nun nicht unbedingt. Gehe ich denn recht in der Annahme, dass du vielleicht so ein bisschen zu diesen Fußfetischisten gehörst? Ja. Aha. Mit Sicherheit. Aha. Ganz definitiv. Du bist also so einer, der gerne an Füßen schnuppert. Mhm. Mhm. Richtig. Aha. Ja. An Frauenfüßen? Natürlich an Frauenfüßen. Natürlich an Frauenfüßen, na klar. Nee, klar. Wie lange machst du das denn schon? Das mache ich eigentlich schon seit geraumer Zeit. Nur ist das Problem dabei gewesen, dass ich versucht habe, meine damalige Freundin, muss ich dazu sagen, davon versucht habe zu überzeugen, mhm, dass sie sich darauf einlässt, mhm, und sie damit wohl offensichtlich einige Schwierigkeiten hatte, mhm, obwohl sie sich am Anfang so bereit erklärt hat, das mitzumachen. Das heißt, sie hat es dann hinterher nicht mehr gerne mitgemacht? Nein, nee, wohl nicht, weil ja das wohl unangenehm oder peinlich war, ich weiß es nicht genau. Ja. Wie alt warst du denn, als du zum ersten Mal gemerkt hast, ich habe da eine Affinität zu? Die Affinität, die habe ich eigentlich schon gemerkt, da war ich, wie alt mag das gewesen sein, und also ich schätze mal, es waren 10 Jahre vorher. Wie 10 Jahre also seit vorher? Seit 10 Jahren ungefähr. Seit 10 Jahren, als du 23 warst? Ja. Wie merkt man das? Wie merkt man das? Also ich habe mich durch die Form des weiblichen Fußes sehr angezogen gefühlt, mhm, und gesehen, wenn eine Frau beispielsweise sehr offene Schuhe getragen hat, mhm, dass ich mir immer im Gedanken vorgestellt habe, wie wohl dieser Geruch so sein würde. Steht denn im Vordergrund der Fuß und die Form des Fußes oder steht im Vordergrund der Geruch des Fußes? Der Geruch, der steht auf jeden Fall im Vordergrund. Also der Fuß kann gerne etwas hässlich sein, wenn er nach deinem Geschmack riecht. Ja, okay, das möchte ich einschränken. Mhm. Also es muss schon auch die Form dazu passen. Das ist genauso, wie man jetzt sich irgendetwas aussucht. Na gut, es muss alles, gefallen muss. Ja, es muss alles ein bisschen zusammenpassen. Ja. Bevorzugst du denn den eher etwas gewascheneren Fuß oder sollte er möglichst lange in Turnschuhen vorher verweilt haben? Also das ist so ein Mittelding. Also ich kenne da jetzt keine Kategorie oder keine Skala, in der ich das einordnen könnte. Aber ich würde schon sagen, dass es durchaus mal der Fall sein kann, dass eine Frau einen halben Tag so in Schuhen rumläuft. Mhm. Das kann auch ruhig barfuß sein oder mit Nylonstrümpfen. Mhm. Also und, ihr anderen müsst jetzt schön tapfer sein. Das ist natürlich für viele Leute äußerst ekelhaft, ne, was du jetzt gerade erzählst. Aber für viele nur auch wiederum nicht. Sicherlich. Also ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis sehr viele Menschen, die sich ebenfalls mit diesem Thema befasst haben, mhm, ohne dass wir es eigentlich voneinander wussten, auch Freunde von mir. Frank, denkst du beim Onanieren an den Geruch von Frauenfüßen? Permanent. Permanent? Ja. ist der Fuß und der Geruch des Fußes einer Frau für dich die wichtigste Körperregion bei einer Frau, wichtiger als andere? Ich könnte das fast bejahen. Mhm. Ich will nicht abstreiten, dass ich natürlich auch hier, wenn wir es jetzt mal so deutlich sagen wollen, mhm. eine Vagina natürlich sehr gerne ja. mag und auch eigentlich ein Typ bin, der sehr, sehr mit den Geruchsorganen arbeitet, also auch Oralverkehr bevorzuge im Gegensatz zum Geschlechtsverkehr. Mhm. Das ist mal mir vielleicht ein bisschen überentwickelt. Magst du denn auch gerne den direkten Kontakt eines Frauenfußes an deinem Geschlechtsteil? Ja, auf jeden Fall. Aha. Also das steht in der Rangordnung noch höher als der klassische Koitus. Das ist natürlich richtig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja schon eine sehr eher ungewöhnlichere Sexualität, ne, die du praktizierst. Und da könnte ich mir vorstellen, aber du hast es ja gerade selbst angedeutet, dass du bisweilen Probleme hast mit den Frauen, ne, die das nicht so mitmachen möchten. Mhm, das ist richtig. Ja. Denn ich bin momentan ohne eine feste Beziehung und ich schaue mich so ein bisschen davor meiner eventuell zukünftigen Frau, obwohl ich von vielen Frauen angesprochen werde und wir auch über Sexualität sprechen, denen das klarzumachen, was ich für Neigungen habe, was ich für sexuelle Neigungen habe und die möglicherweise damit ein Problem haben. Also die eine Geschichte, die du gerade angedeutet hast, also ein bisschen erzählt hast, die Frau, die Verbindung zu der Frau, zu der letzten Freundin, die ist deshalb in die Brüche gegangen? Nein, nee, deshalb nicht. Nein, das hat völlig andere Gründe. Ach so. Aber die Art der Befriedigung meinerseits, die war dann irgendwann nicht mehr gegeben, sodass ich mich genötigt sah, da mich so ein bisschen zurückzuziehen, Wenn ich mir dich vorstelle im Sommer ja? und du sitzt in einem Café auf der Straße, ja, dann kann ich verrückt werden. Ja, na klar. Nicht nur du, viele andere auch. Was du dann so an vorbeigehenden Frauen siehst, ich bin sicher, dass du wahrscheinlich dann immer nur auf die Beine oder die Füße zuerst guckst. Mit Sicherheit. Und dann erst vielleicht auf den Po, auf den Busen. Mhm, richtig, das kommt hin. Okay, ich meine, das äußere Erscheinungsbild muss natürlich stimmen. Mhm. Die Proportionen müssen stimmen und das Gesicht muss natürlich auch so einigermaßen hübsch sein. Gibt es denn einen Geruch, auch einen Fußgeruch für dich, wo du sagen würdest, da ist für mich die Grenze, das finde ich ekelhaft und das tönt mich völlig ab? Das habe ich bisher noch leider nicht erlebt. Warum sagst du leider? Ja, vielleicht auch Gott sei Dank, ich kann es jetzt nicht definieren, aber also ich setze da keine Grenzen. Mhm. Also ich hab die Grenzen noch nicht ausgetestet. Mhm. Es ist so, dass ich immer weiter bereit bin, irgendwie noch so eine Stufe höher zu gehen. Mhm. Und das habe ich allerdings noch nicht ausgelebt, deshalb kann ich da kein Urteil machen. Ja, diese Entwicklung ist bei dir noch gar nicht abgeschlossen. Nein, auf keinen Fall. Was diesen Bereich angeht. Ja? Nein, auf keinen Fall. Ja, dann ist dir nur zu wünschen, dass du auf eine Frau triffst, die gibt es ja nur auch zu Genüge, die eine ähnliche Leidenschaft pflegt. Ne? Dann ja, das will ich hoffen. Ich habe eine Anzeige in der Kolibri gelesen. Mhm. Ja? Die war wirklich so, Mann 30 sucht Frau, die den ganzen Tag mit nackten Füßen in Turnschuhen herumläuft und möchte sich von einem Mann die Füße lecken lassen. Also das war jetzt so abgedruckt in der Zeitschrift. Ja. Aber ich stelle mir meine Sexualität wirklich so vor, also dass ich auch wirklich eine sehr starke Erotik daran finde, mit der Zunge zwischen die Zehen von Frauen so ein bisschen zärtlich werden kann. Ja, ja. Und das ist für mich unheimlich erregend. Also erregender als der eigentliche Geschlechtsakt. Frank, wenn jetzt eine Frau genauso gestrickt ist wie du und die das an deinen Füßen auch gerne machen würde, würdest du es mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das wäre kein Problem. Hundertprozentig. Mhm. Ja. So. Dann wünsche ich dir genauso eine Frau, damit ihr beiden dann eure Füße verwöhnen könnt und im 7. Erotikhimmel schwebt. Okay? Wunderbar. Alles Gute. Dankeschön, Domian. Tschüss. Alles Gute für deine Sendung. Danke sehr. Ja, okay. Ciao. Ciao. Gisela ist dran. Und Gisela ist 37 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Morgen, hallo. Gisela. Also, dein Thema. Ja, das knüpft auch nochmal an das Thema Geruch an, ist allerdings jetzt so, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, Geruch zu empfinden. Ach, Das heißt, du bist, du hast keinen Geruchssinn mehr? Ja, der ist flöten gegangen. Also ich habe also viele Jahre lang, also die meiste Zeit meines Lebens, Gerüche wahrnehmen können und ganz normal wahrnehmen können. Gekommen. Ganz normal wahrnehmen können. Ja. Und wann ist der abhandengekommen, der Geruchssinn? Das kann ich gar nicht genau jetzt sagen, so aufs Jahr genau. Das sind ungefähr mittlerweile jetzt so 7 Jahre. Und durch was ist das passiert? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich habe da so die ein oder andere Vermutung und habe da mit Ärzten auch schon drüber gesprochen, aber die haben da ganz normale HNO-Untersuchungen gemacht und da ist nichts mehr herausgekommen. Dann hat eine HNO-Ärztin gemeint, es könnte sein, dass das ein harmloser Tumor ist. Wobei so eine Ankündigung harmloser Tumor, der traut man nicht so ganz. Und bin unter so einen Kernspin gekommen und da ist nichts mehr rausgekommen. Und dann hat sie dann verkündet am Telefon, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Also die gute Nachricht ist, dass es kein Tumor ist und die schlechte Nachricht ist, dass der Großhirn definitiv nicht wiederkehren wird. Ach, es gab keine schwere Erkältung, keine Entzündung. Ja gut, das haben die Ärzte wahrscheinlich alle gefragt. Das auszukennen. Nee, gab's aber nicht, nein. Hast du den Geruchssinn denn plötzlich verloren oder so ganz allmählich? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so von heute auf morgen wahrgenommen. Das war, wie gesagt, so ziemlich schleichend. Und dann war es eine Zeit lang so, dass ich gedacht habe, wer weiß, also vielleicht kommt das ja auch wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch vielleicht eine Weile denkt, ach, das ist so eine aufziehende Erkältung oder ein Schnupfen oder so, dass man nicht so richtig mehr riechen kann. Dass man es am Anfang vielleicht gar nicht so ernst nimmt. Ja, ich habe das noch mehr abstrahiert. Also ich habe es also wirklich total verdrängt und habe dann eben gedacht, das wird wahrscheinlich wiederkehren. Ich habe gar nicht an irgendwas Konkretes gedacht, woran es liegen könnte. Und ich muss sagen, im Laufe der Zeit vermisse ich das wirklich immer mehr. Und, also ich wollte gerade sagen, sieben Jahre jetzt ohne Geruchssinn, du Arme. Du Arme, wirklich, weil man ist ja doch umgeben ständig von auch schlechten Düften, aber eben auch schönen Düften. Und das ist ja etwas sehr, sehr Bereichenderes fürs Leben, ne? Ich jetzt im Frühling irgendeinen Baum zu riechen oder ein schönes Parfum oder eben einen geliebten Menschen und tausend Sachen halt. Aber wenn man nicht riechen kann, kann man doch auch nicht richtig schmecken. Wie ist das bei dir? Das ist zum Beispiel das, was die Ärzte auch verwundert hat. Normalerweise sind der Große und der Geschmackssinn ja miteinander verkoppelt. Eben, ja. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich kann, also soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, ganz normal schmecken. Also die verschiedenen Geschmacksrichtungen kann ich also durchaus auch differenzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Und aber was du da gerade eben angesprochen hast, so von wegen mit diesen unangenehmen Düften, da ist man natürlich froh, dass man die nicht mehr wahrnimmt. Und die mag ich auch gar nicht aufzählen. Das hat man in der gestrigen Sendung ja leider mehr als zu Genüge schon. Du wärst ja eine geniale Aspirantin, um in einem Klärwerk zu arbeiten. Du könntest Totengräberin werden. Oder also Sachen, wo es halt nicht so gut riecht. Das würdest du ja alles locker wegstecken können. Also Jürgen, als Berufsberater würde ich dich aber nicht einsetzen mit den Vorschlägen. Was machst du denn für einen Beruf? Ich bin Pressereferentin und Werbetexterin. Also das ist ja mit Geruch, so direkt hat das nichts zu tun. Aber weißt du was? Na? Ich habe tatsächlich mal im Bereich Verkaufsförderung für Parfums gearbeitet. Ja, das ist ja wirklich jetzt ein Schmankerl des Schicksals. Das, ne? War wirklich der Hammer. Ich habe dann hab mich bei einer Werbeagentur beworben, wusste erst nicht, welchen Kunden die betreuen. Ja. Und dann erfuhr ich das auch und dann habe ich gedacht, lieber Gott, soll ich denen das jetzt echt sagen, dass ich gar nicht in der Lage bin, Gerüche wahrzunehmen. Aber es ist ja auch eh wurscht, weil du musst ja einfach nur den Duft beschreiben. Ja, du hast den Imageträger dann läuft alles von selber. Für den Job ist es dann egal. Wenn man 7 Jahre nicht mehr gerochen hat, kann man sich überhaupt noch an Gerüche erinnern, richtig? Ich muss sagen, Gerüche... Also wenn man sie ja noch wahrnehmen kann, rufen irgendwie auch Fantasien hervor. Also das ist ja sehr anregend zum Teil. Gehen wir jetzt einfach mal nur von den positiven Dingen aus. Und bei mir ist es jetzt so, wenn ich zum Beispiel einen sympathischen Menschen treffe, dann habe ich sowas wie jetzt, also jetzt in Anführungszeichen, wie so eine Geruchshalluzination. Zum Beispiel eine Geruchshalluzination, die ich habe, ist... so ein würziger Duft, wie wenn du in einen Gewürzladen gehst, das ist ja, hab ich damals als gigantisch schön empfohlen, oder über einen Weihnachtsmarkt oder sowas. Aber in dem Fall ist es wirklich so ein Duft wie in einem Gewürzladen. Mhm. Ich sag das den Personen auch nicht. Aber das ist nur eine Halluzination, das ist nicht real, ne? Überhaupt nicht. Ja. Nee. Könntest du sagen, welchen Geruch du am meisten vermisst? Also zum Beispiel fand ich ganz schön so Apfelsinenduft. Mhm. Das ist ganz toll gewesen. Ja, diese Weihnachtsdüfte. Mhm. Ja, oder zum Beispiel halt auch, was ja sehr appetitanregend ist, wenn du jetzt irgendwie in der Pfanne so Zwiebeln anbrätst. Stinkt aber auch ganz lange in der Wohnung dann. Ne? Aber es riecht natürlich am Anfang auch sehr köstlich. Und ja. Was ist denn im Bereich Sexualität? Vermisst du es da, dass du deine Männer nicht riechen kannst? Also wir können von einem schon mal getrost sprechen. ja, also doch, von deinem, doch, absolut vermisse ich. Würde ich ganz gerne wissen, wie das ist. Ach, hast du ihn kennengelernt, nachdem du den Sinn schon verloren hattest? Ja. Du weißt gar nicht, mein Gott, stell mal vor, du kriegst deinen Geruchssinn wieder und der Mann riecht überhaupt nicht nach deinem Sinn. Was dann? Wollen wir das gar nicht hoffen? Wollen wir uns gar nicht reindenken? Nee, aber warte mal. Also ich habe schon mal gehört, dass es sowas gibt. Ich weiß aber jetzt nicht, wie man das jetzt in der Biologie bezeichnet. Es gibt so eine unbewusste Wahrnehmung. Ja, gibt es. Mhm. Und da ich meinem Freund ja nun außerordentlich gewogen bin, muss diese unbewusste Wahrnehmung mir wohl positive Signale geben. Ja, aber wenn du die als Geruch gar nicht wahrnehmen kannst, auch dann funktioniert das halt ja auch nicht so. Aber lass uns nicht über ungelegte Eier reden. Lass uns einfach nur hoffen, dass das so irgendwie wiederkommt, wie du es mal verloren hast, ne? Ich glaub's nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann damit besser leben, als wenn man auf irgendeinen anderen Sinn verzichten muss, ganz abgesehen davon, dass der Geruch dann natürlich auch ein Wahnsinn ist. Mhm. Ja. Aber dennoch ist es, glaube ich, das kleinste Übel, ne, von allem, was man so an Handicaps haben kann. Also wenn du jetzt dein Gehör verloren hättest oder deine Sehkraft verloren hättest, dagegen, dann ist das noch das Kleinste. Ne? Absolut, absolut, also völlig richtig. Trotzdem wünsche ich es dir, irgendwann noch mal einen würzigen Geruch oder eine schöne Zwiebelpfanne riechen zu können. Ja, finde ich total nett. Danke. Liebe Gisela, alles Gute, auf Wiederhören. Jo, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Ein 14-jähriger Mensch ist jetzt hier bei mir, namens Joala. Joala. Joala. Eine junge Joala. Eine junge Frau. Ja. Ah, das ist ein schöner Name. Woher kommt der? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Italien, glaube ich. Ja, dachte ich auch. Das klingt so ein bisschen nach... Es klingt italienisch. Weswegen hast du angerufen? Ja, wegen meinem Freund. Was ist denn los? Erzähl mal. Raus damit. Ja, also der ist 17 und geht in die 9. Klasse. Und also ich bin mit dem seit letztem Jahr Silvester zusammen und jetzt macht er immer andere an. Also du bist gut 4 Wochen mit ihm zusammen, ne? Nein, seit letzten Jahres. Ach so, ein Jahr und einen Monat schon. Ja. Ja. Ist schon eine lange Zeit, finde ich. Für dein Alter, wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, ist sehr lang. Ja. Das ganze Jahr über, voriges Jahr, hat das gut geklappt mit euch beiden? Ja, nur seit jetzt wieder diesen Jahres nicht mehr. Seit ein paar Wochen quasi? Ja. Guckt der anderen hinterher? Ja. Macht die auch an? Ja. Wie macht er die denn an? Ja, der fragt zum Beispiel nach der Nummer oder so. Oder fragt, ob er mal eine Zigarette haben darf. Aha. Wie, er schreibt nach der Nummer? Nach der Handynummer oder was? Ja. Ach so, er sieht dann irgendwelche Mädels, findet die nett und fragt nach der Handynummer. Ja, und ob die sich mal treffen wollen oder so. Aha. Und bist du dann dabei, wenn er das macht? Ja, und dann gucke ich ihn immer böse an, dann frage ich ihn immer, was es soll und so. Ja. Ob ich den nicht mehr gut genug bin oder so, weil früher konnte ich immer mit dem alles reden. Ja. Bei alles reden, auch wenn ich Streit mit meiner besten Freundin hatte, hat er mir auch immer geholfen. Und was antwortet er dann, wenn du das so fragst? Ja, dann sagt er, darf ich nicht mal irgendein Mädchen angucken oder mit der reden. Mhm. Aber du bist besorgt, ne? Da stimmt irgendwas nicht. Ja. Ja. Vor allen Dingen bist du zu Recht besorgt, wenn das ganze letzte Jahr alles immer... Da hat er das nie gemacht, da lief alles immer gut. Ja, da ist er einmal fremd gegangen. Einmal fremd gegangen. Hat er dir das freiwillig erzählt oder hast du das irgendwie rausgekriegt? Ja, der hat das irgendwie... Den lag das so da auf dem Herzen. Ihm, und dann hat er dir das erzählt? Ja. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass er sich so irgendwie auch anders dir gegenüber verhält? Ist er ein bisschen mehr distanzierter oder vielleicht ein bisschen unfreundlicher zu dir als sonst? Geht eigentlich nicht so. Also eigentlich, das andere läuft so normal weiter. Ja. Ist auch zärtlich und ist seit... Ja. innig miteinander, freundlich miteinander, das schon. Ja. Ja. Wenn du das dann so kritisierst, dann sagt er zurück, na, darf ich nicht mal ein anderes Mädchen ansprechen oder so. Ja. Ist er dann so ein bisschen eingeschnappt, ein bisschen sickig und zickig? Ja, genau. Mhm. Und wie geht's dann weiter? Was sagst du dann wiederum darauf? Ja, dann sage ich nichts mehr, weil ich will keinen Streit anfangen. Mhm. Aber es ärgert dich halt, ne? Ja, und dann mache ich auch manchmal welche an. Um denen zu zeigen, dass das für ein Gefühl ist. Ach so, und wie reagiert er dann darauf, wenn du andere Jungs anmachst? Dann ist er auch beleidigt. Ach, so geht's ja nicht. Ja. Das ist ja kein Weg. Dann seid ihr beide beleidigt und es verkrampft sich immer mehr und nichts passiert. Ja, das weiß ich auch. Und ich jetzt wusste ich nicht mehr weiter. Ja. Also ich finde, Joala, dass du, ihr seid ja nur schon so ein altes Paar eigentlich, ne? Kann man ja sagen, wenn ihr so lange zusammen seid. Und da muss man auch gut miteinander reden können. Sollte man gut miteinander reden können. Ja, das haben wir ja auch schon versucht, nur er streitet das dann ab. Nee, da musst du ihm, nein, er streitet ja nicht ab, dass er Mädels anspricht. Ne? Das streitet er ja nicht ab. Da musst du immer in aller Sachlichkeit, gar nicht mal so böse und vorwurfsvoll und aggressiv, einfach immer erklären, dass dir das schon weh tut und dass du dir einfach Sorgen machst um eure Beziehung. Denn so ohne weiteres fragt man ja nicht andere Mädels nach der Handynummer, macht man ja nicht. Ja. Das, weißt du, der Trick ist einfach dabei, dass du ihm, ohne ihm Vorwürfe zu machen und ohne ihn zu klammern oder Druck zu machen, einfach erklärst, wie es dir zumute ist, was in dir vorgeht. Vielleicht hat das eine Wirkung, dass er dann mehr Rücksicht auf dich nimmt. Und frag ihn auch mal ganz, ganz klar heraus, ob er mit irgendwas anderem zwischen euch nicht zufrieden ist. Vielleicht kommt er ja noch was anderes zum Vorschein. Könnte ja sein, weiß ich nicht. Ja. Also erstmal ganz klar sich erklären, wie du dich so fühlst und frag ihn, ob alles sonst in Ordnung ist oder ob er irgendwas kritisiert. Ob er dich noch so lieb hat, wie vor einem Jahr zum Beispiel. Mhm. Hast du ihn das mal gefragt? Ja. Und was hat er gesagt? Ja, dass er mich noch liebt und so. Dass er mich nie verlassen würde. So, wenn er dich noch so lieb hat, hat er auch ein offenes Ohr für dich und wird sich vielleicht dann auch ein bisschen verändern, wenn du ihm das so sagst. Aber du darfst ihm das nicht zu vorwurfsvoll sagen. Dann gibt ein Wort das andere und dann ist Streit und dann funktioniert gar nichts mehr. Dann früher, als er fremdgegangen ist, dann hat er auch gesagt, das wird er nie wieder tun. Der ist ja jetzt auch noch nicht fremdgegangen, aber der macht die ja immer an. Ne? Ja, genau, so kannst du es ihm erklären, dass du halt auch ein bisschen skeptisch bist, weil damals das passiert ist. Mhm. Und das möge er doch bitte verstehen, dass du dir dann deine Gedanken machst, wenn er mit den anderen Mädchen dann rumredet. Ja. Also, wann seht ihr euch? Ja, morgen in der Schule. Morgen in der Schule. Und danach oder irgendwo gibt es ja sicher mal eine Möglichkeit, allein zu reden und dann sagst du ihm das mal so, okay? Mhm. Ich drücke die Daumen und sag toi, toi, toi. Ja, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Ach, das sind ja wieder Alterssprünge hier von 14 auf 48 Jahre. Bernd, guten Morgen. Moin, Domian. Ja, guten Morgen. Also ich rufe auf das gestrige Thema nochmal an. Also, na, das hat euch wohl gefallen, ne? Das Thema Gerüche. Wenn ich dir den Geruch jetzt sage, der mir in der Nase rumschwirrt, ich weiß nicht, ob dir das dann gefällt. Na, erzähl's mal. Es geht um Folgendes. Ja. 1986 oder 87, also genaues Jahr weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es im August gewesen ist, dass da meine Schwester damals ihren anderthalbjährigen Sohn in ihrer Wohnung hat verhungern lassen. Mhm. Und der hat dann noch 14 Tage tot in der Wohnung gelegen, von der Polizei die Wohnung geöffnet wurde. Deine Schwester war das? Bitte? Deine Schwester war das? Das war meine Schwester, ja. Mhm. Und die Wohnung wurde dann, wie gesagt, von der Kripo geöffnet und Leiche entfernt etc. pp. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich so mehr oder weniger das Thema Geruch in das Spiel. Mhm. Und zwar, unsere Eltern haben seinerzeit nicht mehr gelebt, die sind 79 gestorben, ganz kurz hintereinander. Mhm. Und wir als Angehörige wurden seinerzeit aufgefordert, ihre Wohnung, nachdem also die Staatsanwaltschaft die Wohnung freigegeben hat, die Wohnung zu entrümpeln. Ja. Wie gesagt, der Kleine, der hat zwei Wochen lang in der Wohnung gelegen. Mhm. Kannst dir vorstellen, alles, was in der Wohnung war, Polstermöbel, Möbel, egal was auch immer, hat dann den Geruch angenommen. War das im Sommer oder im Winter? Das war im August. Im August. Ja. Im August. Mhm. Es war ziemlich heiß. Gott, dann war das kleine Kind ja fast verwest, ne? Wahrscheinlich. Schon. Ja, oder also, stark, stark verwest zumindest. Ja, muss wohl, muss wohl. Denn ich meine, wir haben das ja eigentlich gar nicht gesehen. Wenn ich so im heutigen darüber nachdenke, muss ich sagen, also damals wurden unheimlich viele Fehler gemacht. Teils von mir und aber auch teils vom Jugendamt. Denn, also diese Geschichte interessiert mich natürlich auch sehr. Aber lass uns erstmal mal einen Schlenker machen zu dem, was du eigentlich erzählen wolltest, zu dem Geruch. Ja. Ihr habt dann irgendwann diese Wohnung entrümpeln müssen, ausräumen müssen und ihr kamt rein und natürlich roch die ganze Wohnung noch nach Verwesung wahrscheinlich, richtig, ne? Nach Tod. Richtig. Ja, und? Richtig, das ist ein Geruch, den kann man eigentlich in dem Sinne gar nicht beschreiben. Ja. Es ist ein beißender, süßlicher Geruch. Ja. Und wenn du den einmal in der Nase hast, du kriegst den nicht los. Mhm. Und die Wohnung war damals zwar schon, zwei, drei Tage vorher von der Kripo schon geöffnet worden, sprich also Fenster aufgemacht, aber den Geruch kriegst du einfach nicht mehr daraus. Und wo wir dann da reingekommen sind, wir haben 10 Mann auf die Beine gestellt, dass wir die Wohnung entrümpeln. Mhm. Es war einfach für uns nicht ertragbar, länger als 2-3 Minuten in der Wohnung erstmal zu bleiben. Mhm. Das war also ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin ja jetzt schon beruhigt. Ich dachte gerade, als du angefangen hast, Domia, wenn ich dir erzähle zum Thema Gerüche, ich dachte jetzt, dass du gesagt hättest, du hättest diesen Geruch gut gefunden. Na, um Gottes Willen. So hörte sich das an, als du gerade angefangen hast. Nein. Mhm. Wie gesagt, wenn ich diesen Geruch, den kann man nicht beschreiben und den wünsche ich in dem Sinne auch keinen. Denn das ist so dermaßen widerlich. Mhm. Und er war überall reingezogen, in Möbel, in Gardinen, in ja klar, die ganze Wohnung, die hat ja noch vollgestanden. Mhm. Das Einzige, was er in dem Sinne aus der Wohnung rausgeräumt hatten, das war das Kinderbett, nämlich das Kinderbett, wo der Kleine drin gelegen hat. Alles andere hatten sie eigentlich in der Wohnung gelassen. So, Bernd, jetzt erklär mir doch mal bitte, was mit deiner Schwester los war, dass sie ihr eigenes Kind hat verhungern lassen. Ja, wenn ich das heute wüsste, das konnte sie damals nicht sagen, das konnte sie vor 6 Jahren nicht sagen und das kann sie heute immer noch nicht sagen. War das ihr einziges Kind? Das war ihr einziges Kind. Normalerweise, ich muss dazu sagen, ist meine Schwester eigentlich lesbisch. Mhm. Wie sie zu dem Kind gekommen ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Das wird da jetzt in dem Sinne auch zu viel machen. Es war seinerzeit so, sie hatte wie gesagt... Lass mich mal eben fragen. Ja. Mir kommt da gerade so eine Idee. Ist es möglich, dass das Kind das Resultat einer Vergewaltigung war? Nein. Und zwar, sie war damals wohnungslos. Mhm. Und sie hatte da so einen Typen kennengelernt. Sie hatte eigentlich nur ein Bett gesucht, wo sie pennen konnte, ein Dach vom Kopf und so weiter und so fort. Und da hat sie eben, wie gesagt, einen Typen kennengelernt. Normalerweise wollte sie zwar alleine schlafen, der hat mehr oder weniger darauf gedrängt, dass er mit ihm schläft, und bei ihm im Bett. Und davon ist sie schwanger geworden. Und dadurch ist sie schwanger geworden. Das Kind war, als es gestorben ist, du sagtest, glaube ich, gerade 1,5 Jahre alt, ne? Ja, ja. Das ist ja schon doch eine recht lange Zeit. Da baut man ja auch eine Beziehung zu einem Kind auf, natürlich. Ja. Wie habt ihr das dann als Verwandte mitbekommen? Wie ist sie vorher mit dem Kind umgegangen, als es noch jünger war, als Baby? Also nicht so, wie es unseren Vorstellungen entsprochen hat. Deswegen, ich hatte vorher schon mal gesagt, wir hatten das Jugendamt mit ins Spiel gebracht. Ich hatte also, nicht nur ich, sondern auch mein Bruder, wir sind auf dem Jugendamt vorstellig geworden und haben uns, haben denen gesagt, guckt mal da rein. Ach so, also irgendwie, ach so. Wir haben das Gefühl, unsere Schwester kommt mit dem Kleinen nicht. Hat sich das Jugendamt denn da eingeschaltet oder nicht? Das Jugendamt hat sich eingeschaltet, aber die haben sich ja vorher angekündigt und was weiß ich dann noch alles. Natürlich wurde natürlich aufgeräumt. Ja, ja, natürlich hat sie die treusorgende Mutter gespielt und wissen die gar nicht noch alles. Und genau an dem Wochenende, wo das passiert ist, da ist es folgendermaßen gewesen. Sie ist Samstag in der Wohnung gewesen. Mhm. Das war Anfang August. Samstag in der Wohnung gewesen, hat dem Kleinen noch irgendwie was zu trinken, was zu essen gemacht, wissen die Geier. Ist dann aus der Wohnung raus. Hat ihn allein gelassen. Und sie hatte dann eigentlich, ich will mal sagen, für sie war es an dem Wochenende wichtiger, mit ihrer damaligen Freundin um zu Hause zu ziehen, Wie lange hat sie denn dann diesen kleinen Jungen alleine in der Wohnung gelassen? Also zumindest erstmal bis Mittwoch. Von Samstag? Vom Samstag. Mhm. Aber der musste, dass die Nachbarn das nicht gemerkt haben, der muss doch geschrien haben oder gejammert haben. Also, weißt du, wenn ich dir das jetzt erzähle, ich war auf der Verhandlung, zumindest beim ersten Tag. Und da wurden dann auch Angehörige bzw. Nachbarn aus dem Haus vernommen. Mhm. Und da hat eine Frau gesagt, wissen Sie, Herr Richter, wenn ich habe das so gelernt, die hatte zwar, ich weiß zwar nicht so ganz genau, ob die ein Kind hatte, aber meinen Recherchen nach nie. Mhm. Die meinte zu dem Richter, wissen Sie, Herr Richter, wenn ein Kind schreit, ist es gesund. Mhm, naja. Wie lange hat denn dieser arme Junge gelitten, bis er dann verstorben war? Weiß man das? Ja, und zwar ziemlich genau an dem Montag, nachdem sie dann eben Samstag in der Wohnung gewesen ist, mhm. an dem Montag zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr. Um den Dreh herum ist er dann verstorben. Also eine Woche ist er allein gewesen? Nein, zwei Tage. Zwei Tage? Zwei Tage. Mhm. Und in diesen zwei Tagen, wie gesagt, ist er schon verhungert gewesen. Mhm. Oder verdurstet? Ja. Mhm. Und welche Strafe hat deine Schwester bekommen? Sie wurde auf Totschlag 6 Jahre, davon hat sie 4 abgesessen. Er freut sich heute wieder auf bessere Gesundheit. Hast du einen normalen Kontakt mit ihr? Heute nicht mehr. Mhm. Heute nicht mehr. War dir deine Schwester denn nicht nicht mehr? Das heißt, nachdem sie aus dem Gefängnis rauskam, doch wieder eine Weile? Ja, was heißt eine Weile? Wir hatten, ich hatte es seinerzeit, weil sie mich mal angesprochen hat, sie hatte mich mal angerufen, sie wollte nicht mehr in Frankfurt leben, sie wollte wieder zurück in ihre Heimatstadt. Aber ist man denn nicht, jetzt alle Altersprobleme mal zur Seite, ist man denn nicht unglaublich gehemmt und hat nicht große, eine Distanz auch zu dieser Schwester, die so etwas gemacht hat? Hast du sie eigentlich gehasst, dass deine Schwester also ein Kind hat verhungern lassen? Das ist doch mit das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Also Hass, ich weiß nicht, ob Hass eigentlich so der richtige Ausdruck dafür ist. Wenn oder Verachtung denn, oder weiß ich, wie, was man sagt. Wenn ich den Abend, wo ich das erfahren habe, in die Finger gekriegt hätte, ich hätte ungeachtet dessen, was mir passiert wäre, ich hätte den Abend, egal wie auch immer, erschlagen, erwürgt, erschossen, wissen die Geier was. Ja, dann, wie gesagt, dann hat sie 4 Jahre im Knast gesessen und ich hatte also wirklich mehr oder weniger große Probleme, mehr oder weniger auf sie zuzugehen Das liegt jetzt 4 Jahre zurück und jetzt hast du keinen Kontakt mehr mit ihr? Ja, mittlerweile, aber wie gesagt, sehr, sehr lockeren Kontakt. Also, eine schlimme Geschichte zu unserem doch eher lockeren Thema Gerüche gestern. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Und wünsche dir persönlich alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.35 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Uhr 36 und 26 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne festes Thema von uns. Das heißt, ihr könnt euch mit jedem Thema hier bei mir melden, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Hier jetzt live in der Nacht, in der Sendung, im Radio und im Fernsehen. Telefonnummer 0805 678 111 oder Faxnummer 0805 678 110. Apropos Fax. Auch dieses Fax hat uns erreicht, nämlich von Anja aus Lindlar und die schreibt, Hallo Domian, in dem neuen Buch über dich steht ein Käsekuchenrezept von deiner Mama. So ist es, nämlich mein Lieblingskäsekuchen. Leider wird nicht beschrieben, wie genau man beim Mischen und Backen vorgeht. Könntest du uns in deiner Sendung darüber aufklären? Das will ich sehr gerne machen. Ich allerdings weiß es nicht. Ich muss jetzt am Wochenende mit meiner Mama mal telefonieren. Und dann wird die mir genau erklären, wann man das in den Backofen reinstellt und wieder raus und wie man das miteinander vermixt. Und ich verspreche euch in der Sendung am Montag, in der Nacht vom Montag auf Dienstag, euch das ganz genau zu erklären, wie dieser köstliche Käsekuchen hergestellt wird. Er ist der beste Käsekuchen der Welt. Er ist der Käsekuchen von meiner Mama. Also in der nächsten Woche, Montag auf Dienstag. Melanie. Melanie ist jetzt dran und die ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Melanie. Ja, ich will auf den ersten Anrufer Bezug nehmen. Und zwar bin ich ich habe einen Schuhtick. Du hast einen Schuhtick? Entwickelt im Sommer auf offene, wirklich zierliche Schuhe an meinen zierlichen Füßen. Wie süß. Ja, ich habe Schuhgröße 37, habe jetzt meine Füße gehasst. Also, du hast sie gehasst? Warum? Ja, ich bekenne mich zur unbequemen Schuhmode. Ja. Also schmal müssen sie sein. Ich habe auch sehr schmale Füße. Ja, und du hast wahrscheinlich auch solche mit so hohen Absätzen. Ja, alles was elegant ist. Wunderbar. So nicht über 7 Zentimeter. Es wird dann irgendwann nicht mehr schön. Na gut, aber 7 Zentimeter ist ja schon eine ganze Menge. Ist noch laufbar, ja. Und magst du auch so ganz zarte Stöckel? Also die ganz dünn sind? Es wird dann leicht nutzig. Ich mag eher über die jetzigen Barockabsätze. Die Barockabsätze? Also, ja. Mhm. Finde ich sehr erotisch und ich mag farbige Schuhe. Ja. Alles, was nicht nutzig ist, alles, was elegant aussieht. Aber wo fängt es denn an, nutzig zu werden? Das ist ja nur auch ein. Ich habe ein sehr ausgeprägtes Gefühl im Punkt zu Sachen von Mode und Schuhe. Aha. Und zwar muss ein Schuh für mich ein gutes Leder haben. Ja. Er kann rot sein, meinetwegen, es muss zur Kleidung passen. Ja, ja. Pink würde ich nie tragen. Grün nicht. Also Pink und Grün ist nuttig. Ja, Pink, ja. Alles was so schreiende Farben, gesetzte Farben, auch gerne weiß. Mhm. Und immer schmalen mit Absatz, gerne auch offen im Sommer. Mhm. Aber im Winter oder so in der Übergangszeit auch? Schreckliche Zeit. Also ich hasse Stiefel. Na gut, aber ich meine so Pumps auf jeden Fall auch. Ja, fast ja. Nur. Nur. Nur bei schrecklichem Wetter mal ausweichend auf Bequemschuhe. Aber ja. Im Sommer niemals Birkenstock oder sowas. Ich auch. Furchtbar. Also ich muss dir sagen, dass ich auch immer unerotisch darauf gucke. Und ich finde es wunderbar, wenn Frauen solche ganz schicken, zarten Schuhe anhaben. Ich mag auch nur sowas. Also ich mag sowas überhaupt nicht. Und ich finde, das ist auch eine. Ich finde auch immer viele Männer, die nur auf Frauen mit schönen kleinen Füßen und schmalen Schuhen stehen. Das magst du nicht, oder wie? Ich finde immer solche Männer. Ach, du findest nur ja. Auf ja, solche aber, Frauen stehen. Natürlich, also die ziehst du ja auch gerade an. Aber wenn du so einen fulminanten Schuhtick hast, darf ich mal fragen, wie viele Paar Schuhe du in der Wohnung stehen hast? 80 Paar Schuhe. Ja. 80 Paar Schuhe. Wie viel kaufst du so im Durchschnitt pro Monat? Hatten die vorhin auch schon gefragt. Ja. Also es kommt mindestens eines pro Monat. Mindestens. Und die kosten so im Durchschnitt sicher ein paar hundert Mark, ne? Kommt drauf an. Also ich bin ab und zu auch preisbewusst. Ich gucke mir auch, also keine Billigschuhe, ich nehme Ausverkäufe von sehr teuren Schuhläden wahr, natürlich. Ja. Bei so einem Kick-Tick macht man das. Ja. Da kommt es schon mal vor, dass da so ein paar von 400 Mark auf 100 Mark reduziert ist oder von 50 Mark. Man sieht es ja hinterher nicht, ne? Das teuerste Paar waren 600 Mark. 600 Mark. Wie oft trägst du dann diese Schuhe? Werden die auch nach 5, 6, 7, 8, 9 Mal weggeschmissen? Nein, die werden nicht weggeschmissen. Ich habe die aufgereiht mit Polaroid-Fotos. Schuhregal. Du lachst, sehe ich gerade. Aber da würde ich halt sagen, dass du einen Schuhtick hast. Du bist keine Fußfetischistin. Nein. Ne? Nein. Aber ich habe nichts gegen Männer, gegen die einen Fußfetisch oder Schuhfetisch haben. Also wenn du jetzt mit Frank zusammenkämst, dürfte der dann auch an deinen schönen Füßen schnuppern? Und natürlich. Das dürfte er. Das nur dir wenn nicht sie gut manikürt sind, ansonsten nicht. Aber wenn du sie meinetwegen jetzt mal ein paar Stunden getragen hast, wäre dir das nicht unangenehm, wenn er dann den Fuß nehmen würde und daran... Da ich ein sehr, sehr feines Riechorgan besitze, werde ich das sicherlich merken, ob ich meine Füße jemandem vorhalten kann. Also ich höre daraus, wenn du deine Füße einem Mann schenkst, sind die Füße immer sauber und gepflegt. Ja. Ja. Und dann darf der Mann damit machen, was immer er auch will. Mit Abstrichen, ja. sagte sie ganz kokett mit Abstrichen. Fußmaniküre, machst du das selbst oder gehst du dazu, es gibt doch so, wie nennt man das, Fußpflege, Salons oder sowas, gehst du da auch hin? Anfang Anfang des Frühjahrs, ja, eindeutig, weil man doch vom Winter nicht so gut abgepflegte Füße hat, man hat Druckstellen und Hornhäute, vielleicht auch mal ein unangenehmes, ekliges Hühnerauge und ich fühle mich außerstande, das den Menschen zu präsentieren. Aber die Hühneraugen bekommt man ja nur durch unbequemes Schuhwerk, ne? Ja, es ist die meisten Schuhe, die ich trage, sind unbequem, ja, weil vorne spitz und hoch. Die Frauen mit den Birkenstock-Schuhen, die haben nie Hühneraugen. Ja, aber es ist auch gar nicht gesund, den Fuß so überzupflegen. Man ist so empfindlich dann. Also habe ich jedenfalls von einem Orthopäden gehört. Macht dir das denn nichts aus, wenn du so den ganzen Tag auf solchen doch eher unbequemen Schuhen unterwegs bist? Tut das nicht weh irgendwie auf Dauer? Streckenweise, also wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann ziehe ich auch mal gerne etwas flachere Schuhe an. Mhm. Kommt drauf an, wie lange ich vorhabe, unterwegs zu sein. Und naja, ansonsten nehme ich halt die Schmerzen in Kauf, aber das ist mir dann auch wert. Und das ist natürlich dann ein sehr angenehmes Gefühl, abends nach Hause zu kommen, die Schuhe in den Wind zu schmeißen, in die Wohnung und dann barfuß rumzulaufen wahrscheinlich. Erst nachdem ich sie mit einer Schuhspanne versehen habe. Ein ganz ordentlich. Würde ich dich gerne jetzt mal sehen. Ich habe ständig so ein Bild vor Augen, wie die Melanie aussieht. Ich rate mal ein bisschen. Ne? Ich sehe jetzt eine zierliche Person. Ja? 1,68? 70? Kleiner. Hm? Noch kleiner? Ja, ja. 1,63. 1,63. Also ziemlich klein, ja. Ja, eine gute Figur, sehe ich. Ja. Ja. Ich sehe dunkle Haare. Momentan, jein. Jein. Aber ich sehe dunkle Augen, stimmt das? Ja. Dunkle Augen. Mhm. Ich sehe schöne Lippen. Ja. Schöne Zähne natürlich auch. Auf Zahnpflege legst du wahrscheinlich auch großen Wert, wie ich dich jetzt schon kenne. Ja. Ne? Also schon. Also ich würde mal sagen, ich bin nicht der Mensch, der alle 5 Minuten Zähne putzt. 3-mal am Tag. Also lieber ein bisschen Mundgeruch, dafür müssen die Füße schön sein, oder wie? Mundgeruch habe ich auch nicht mehr. Nein, das wollte ich auch gar nicht unterstellen. Du hast auch einen schönen Busen. Davon gehe ich jetzt auch aus, so wie eine du. Eine schöne Wohnung? Eine schöne Wohnung auch, ja. Ja, schade, dass wir kein Bildtelefon haben. Was hast du statt Wohnung gesagt? Einen schönen Busen, habe ich gesagt. Einen schönen Busen? Ja. Liegt im Auge des Betrachters. Und eine schöne Wohnung natürlich auch. Nein, naja, geht das, so. Ja. Aber das ist halt auch aber schon klar, Melanie, dass du dann auch diesen bestimmten Typus von Mann und Männern anziehst, ne? Ja, sie müssen aber gepflegt sein. Also ja. Für mich sind sein Gräuel ungepflegte Männer. Mhm. Generell, ich stehe sehr auf gut gepflegte Hände. Also bei mir bezieht sich das auf die Hände, nicht auf die Füße, weil Männerfüße sind meistens, naja. Also die Männerfüße magst du gar nicht gerne. So hübsch, nein. Und die magst du auch nicht gerne verwöhnen und anfassen und so. Das ist nicht so deine Zone. Sobald sie gewaschen, jawohl. Das schon, ja. Klar. Du trägst sicher im Sommer auch gerne sehr kurze Röcke, ne? Nein. Nein? Stillos. Ah ja. Ich mag kurz übers Knie. Ah. Also ich mag diese extreme zur Schaustellung weiblicher Reize nicht. Mag eher ein bisschen bedeckt sein. Es ist interessant, was eine Stimme so für Fantasien freisetzt. Also ich sah dich jetzt gerade mit einem sehr schicken kurzen Rock und tollen Beinen und schicken Schuhen und sowas durch die Straßen gehen. Also wo wir gar schon so nett miteinander reden, ne? Vorgestern hatten wir das Thema Intimrasur. Magst du Männer, die sich intim rasieren? Nicht hundertprozentig, also nicht alles weg, das mag ich nicht. Mhm. Das ist, ich mag eher das Natürliche, aber ich mag keine, zum Beispiel keine sehr starke Achselbehaarung bei Männern oder sehr starke Brustbehaarung ist es auch nicht so mein Fall. Ja, und im Intimbereich etwas gestutzt, aber nicht ganz glatt rasiert. Ja. Ja. Wobei, ich mag also am liebsten asiatische Männer, habe ich festgestellt. Ja, die haben ja nicht so viele Haare, ne? Nein. Sag ich mal, aber ich mag noch keinen. Ich mag dunkle, schwarze Haare und ich mag überhaupt asiatische Männer, finde ich erotisch. Ich weiß nicht, ich habe mal einen Mann kennengelernt, der mal gesehen und ich habe da sofort, wow, schade, dass ich jetzt gehen muss, ich würde gern bleiben. Jetzt reden wir schon so schön und vertraut miteinander. Jetzt frage ich dich natürlich auch, wie du bei dir selbst mit der Intimrasur vorgehst. Rasierst du dich oder sagst du, ich bin so, wie ich bin und mag das so gerne? Also, ich bin nicht sehr stark behaart, aber unter den Armen rasiere ich mich und an den Beinen tue ich im Sommer auch. Aha, aber sonst nicht so sehr. Nein, das ist nicht. Jetzt wissen wir fast alles über dich schon. Du fragst mich und ich gebe dir aus. Ja, du bist eine wunderbare Gesprächspartnerin. Das ist sehr charmant. Also ich, ja? Ja, also absolut, ja. Was sagst du, ich hoffe, ich klinge nicht zu sehr kratzig, weil ich habe eine Erkältung. Nein, das hat doch Erotik. Ah ja. Ja, wenn eine Frau so ein bisschen kratzig riecht, das ist doch wunderbar. Kratzig klingt. Riecht, klingt ist doch wunderbar. Was machst du vom Beruf, Melanie? Ich bin Sekretärin. Sekretärin, ja. Jetzt können wir natürlich noch 10 Minuten miteinander reden. Das geht leider nicht. Das geht leider nicht, das ist sehr richtig gesagt. Auf jeden Fall, du bist eine junge Frau, die einen Schuhtick hat und hat uns jetzt schön davon erzählt. Hast du jetzt noch irgendein Vorhaben demnächst, einen besonderen Schuh, den du dir gerne leisten möchtest? Ja, also ich habe neulich was gesehen und zwar habe ich gesehen einen Katalog von, ich weiß nicht, Menschen, die schöne Schuhe mögen, wird Salvatore Ferragamo wohl ein Begriff sein. Mhm, da habe ich ein paar sehr, sehr schöne, sehr, sehr elegante schwarze Pumps gesehen. Aha. Die würde ich mir gerne kaufen. Ja. Schwarze Pumps, das ist sehr scharf, ja. Sehr klassisch. Sehr scharf. Und sehr klassisch. Nein, weniger scharf, aber ich finde es nicht sehr... Also, für mich ist, hat das nichts mit Erotik zu tun, einfach nur, ich bekomme glänzende Augen, sobald ich in den Schuhladen von außen sehe. Melanie, doch noch eine ernsthafte Frage zum Schluss. Du sagst, das hat nichts mit Erotik zu tun. Würde ich bestreiten. Ist es nicht doch auch ein erotisches Signal, die Schuhe und die Füße dann auch da drin? Kommt drauf an. Also sicher ist es für Männer, die das erotisch finden, erotisch. Mhm. Nur ich finde einen optischen Reiz an mir. Ich mag das, wenn man Knöchel sieht und ich mag das, wenn man momentan sind ja Netzstrümpfe in Mode, in einem schicken Kleid mit Schlitz, sehr gerne, ja. Aber das hat eher mit persönlicher Zurschaustellung zu tun. Wenn wir uns irgendwann mal über den Weg laufen, mach dich bitte bemerkbar und sagst, ich bin die Melanie, ich werde dich schon wahrscheinlich angestarrt haben und die schönen Schuhe mir angeguckt haben. Und dann sagst du zu mir, ich bin's. Wenn es regnet nicht, aber ansonsten gerne. Ne, so verbleiben wir beide mal einfach. Danke. Alles Gute, Melanie. Und gute Besserung auch. Ja, danke. Ja, tschüss. Jessica, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, du, ja. Hallo, Jessica. Hi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe vor ungefähr 2 Stunden das Heftigste meines Lebens erlebt. Vor 2 Stunden? Ich hoffe, was Angenehmes, oder? Was sehr Angenehmes. Ich habe heute Abend ein so geiles Sexerlebnis gehabt. Wir sind aber alle jetzt ganz gespannt. Was war denn da los? Gehst du da gerade durch ein Treppenhaus oder was? Ja, ich stehe gerade im Treppenhaus bei uns im Haus. Ist aber, das redet leise, damit die anderen das nicht mitkriegen. Ach, das ist egal. Ich habe keine Probleme mit. Na gut. Also ich habe heute Nacht mit, heute Abend mit 3 Männern geschlafen. Nein. Doch. Mit 3 Männern auf einen Schlag? Ja, und das war so geil, Domian. Gott, sie kriegt sich ja gar nicht mehr. Gerade vor 2 Stunden ist es passiert. Ja, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Du strömst es ja geradezu noch aus. Ja, also. Mit 3 Männern auf einmal. Ja. Du bist von 3 Männern verwöhnt worden. Ja. Auf einmal. Ich würde es jederzeit wieder tun, Domian. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, also ich war zum Abend mit einer Freundin in einer Kneipe. Ja. Eigentlich da, wo wir recht oft sind. Ja. Und am Nachbartisch saßen so 3 nette Typen und die ganze Zeit so Blickkontakt gab und so. Ja. Und ja. Ja, aber so schnell funktioniert das doch nicht, dass man doch, sich das funktioniert schnell, Domian. Doch. Ich hab schon ein bisschen Alkohol-Infos gehabt, deswegen auch meine leichten Sprachfehler. Ja, und ich werde dann immer ziemlich hemmungslos. Ach, du hast die richtig angebaggert. Du hast die angebaggert, die Jungs. Ja, erst nicht so, aber ja, und ich, wie gesagt, habe ich mich irgendwann mit meiner Freundin zu denen an den Tisch gesetzt und so circa um 10, 10:30 hat meine Freundin einen Anruf gekriegt, sie müsste schnell nach Hause kommen und hier und da. Da warst du alleine mit den Jungs. Ja, und ich bin gleich alleine und... Wer hat denn den zündenden Vorschlag gemacht? Den zündenden Vorschlag, das kam eigentlich so, die haben mich gefragt, was ich denn heute Abend noch mache und ich war eigentlich gar nichts mehr und so, ja, hätte ich noch Lust mit Marc hieß er, er sei herzlich gegrüßt, sind wir dann zu ihm und ja, ist ein bisschen so gequatscht und geklönt und so und... Ja. Auf einmal fingen sie an, mich zu fragen, ob ich es denn schon mal mit 3 Typen gleichzeitig gemacht hätte. Und ich so ganz verdattert, ich so, nee, noch nie in meinem Leben und so. Ja, hättest du mal Lust da drauf? Und ich so, wieso eigentlich nicht? Ah, du hast direkt gesagt, wieso eigentlich nicht? Oder gedacht erstmal? Erstmal gedacht, ich war natürlich ein bisschen zögerlich, und aber irgendwie hat sich das dann so ergeben. Und dann fing ich mit dem einen an rumzuknutschen, dann hat mich der eine betatscht und... Ich weiß nicht, ob so viel Hände an meinem Körper ist. Wie viele Stunden hat denn diese... Ja, so lange dann nicht, ne? Wir haben jetzt, wir haben jetzt kurz vor 2. Ja, so... 2 Stunden? Ja, lass es mal... So, 1,5 Stunden gedauert. Ja. Ja, jetzt würde ich natürlich gerne die Details wissen, aber die kannst du jetzt hier nicht erzählen. Das können wir ja nicht im Radio und Fernsehen so erzählen. Wieso kann ich die nicht erzählen? Nein, das ist ja nicht... Aber, wichtige Frage, haben alle drei Jungs Kondome benutzt? Ja, doch, das war schon drin. Dann bin ich schon mal beruhigt. Also, ohne gibt's bei mir nicht. Vor allem nicht mit drei Fremden. Genau. Bist du denn auch solo zurzeit? Ja, seit ungefähr einem halben Jahr wieder. Aha, also du brauchst ja kein schlechtes Gewissen zu machen. Nee, ich bin momentan auch echt nicht auf Versuch nach irgendeiner festen Beziehung oder so. Ich habe einfach nur Bock, ein bisschen Spaß haben. Und was würdest du sagen, Jessica, ohne jetzt zu pornografisch zu werden, was dir am allerbesten gerade gefallen hat an dieser sexuellen Situation? Ja. Das, ich weiß nicht, dass man so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das war eigentlich schon der ganze Reiz, dass da drei Männer sind, die eigentlich recht geil aussahen, sich, ich weiß nicht, alle um dich bemüht haben. Du hast Tierlippen gespürt, du hast so viel Zärtlichkeit war auch dabei. Und ich weiß nicht, es war also kein harter Sex oder so. Es war einfach eigentlich mehr so... Aber du hast, ich hoffe, mindestens einen Orgasmus bekommen, oder? Ich hatte drei. Drei Orgasmen. Ja. Jessica, du willst... Mann, du bist ja noch völlig aufgeregt. Du gehst jetzt in deine Wohnung. Was machst du denn jetzt gleich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde erstmal gleich in die Badewanne gehen und erstmal ein bisschen relaxen. Das kann ich dabei immer am besten. Hast du denn die Telefonnummern von den Jungs, dass man das vielleicht eventuell nochmal wiederholen könnte demnächst? Ja, hast du. Sie haben auch meine, ja. Hast du. Also ein großes Erlebnis heute für dich, ne, gerade? Ja, es war so, ich glaube, ich habe was Neues gefunden. Das kannst du alles deinen Enkeln irgendwann erzählen, ne? Damals mit 19 passierte es. Ob ich das meinen Enkeln unbedingt erzählen werde, ist natürlich eine andere Frage. Drei Männer auf einmal und drei Orgasmen. Ja, also ich glaube, ich werde mir erstmal gleich mein Telefon schnappen und meine beste Freundin anrufen. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich angerufen hast und nicht die beste Freundin zuerst. Oh, Domian, ich muss das loswerden. Ich muss das irgendjemand erzählen. Ich habe zum Radio Domian gehört und ich so, machst du's nicht? Ja, also ich habe es sehr gerne gehört, das weißt du. Und ich glaube, unsere Zuschauer und unsere Zuhörer auch. Und wir freuen uns alle mit dir gemeinsam. Und denken, tolle Sache. Jetzt geh du mal hoch und leg dich schön in die Badewanne. Und dann rufst du deine beste Freundin an, erzählst dir einmal, ich hatte drei Jungs, ich hatte dreimal Orgasmus und war sogar noch im Radio und im Fernsehen. Und ganz Deutschland hat meine Geschichte gehört. Ist das ein Tag heute? Oh ja. Ne? Jessica, alles Gute und mach viele schöne Dinge noch demnächst. Dankeschön. Tschüss. Okay, mach's gut. Ciao. Tschüss. Tanja, Mann, die Frauen, die drauf sind. Hallo? Ja, 32 Jahre, guten Morgen. Hi Jürgen. Also, mein Thema ist Günther Jauch und die Show Wer wird Millionär. Kennst du die? Ja, natürlich kenne ich die. Aha. Ich war ganz schön verschreckt. Ich dachte, du hättest mit Günther Jauch Sex gehabt. Also, nein, nein, nein, das nicht. Nee, um nein, Gottes nein. Willen. Das bleibt mir hoffentlich erspart. Ich finde Günther Jauch nämlich nicht so toll. Ja, also die Show von Günther Jauch ist jetzt unser Thema. Genau, also es geht mir darum, dass Günther Jauch, den ich an sich in, was ist das, Spiegel TV oder Stern-TV? Stern-TV. Bitte? Stern-TV. Stern-TV. Ja. Und für einen ganz guten Moderator halte und auch absolut sehr einfühlsam und ja, die Leute gut behandelt, in dieser Show einfach völlig daneben haut. Ach. Ja. Findest du? Finde ich. Und zwar diese ganzen witzigen und tollen und coolen Bemerkungen und die ganze Art und Weise, wie er das macht, finde ich beleidigend und grenzüberschreitend. Mhm. Ich finde, er behandelt die Leute nicht mit Respekt. Findest du, dass er sie zu sehr von oben herab behandelt? Ja. Ja, und ich finde, dass er entscheidet, ja, wer ihm sympathisch ist, dem hilft er. Und wer ihm unsympathisch ist, den macht er regelrecht fertig. Zum Beispiel, erinnerst du dich, ich weiß nicht, wie oft du das guckst? Nein, ich guck nicht gerne diese Quiz-Shows. Deswegen bin ich da jetzt, ich guck sehr viel Günther Jauch im Stern-TV und kenne ihn natürlich seit Jahren aus dem Fernsehen und würde deiner ersten Bemerkung auch beipflichten, dass es ein hervorragender Journalist ist, der sehr einfühlsame Interviews machen kann, der toll auch Unterhaltungssendungen moderieren kann. Und die wenigen Sendungen, die ich gesehen habe von der Millionenshow, fand ich das okay. Aber da, fandst du gut? Ja, aber da bin ich, ich sehe das nicht so oft. Ja gut, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es hat mal ein Lehrer eine Frage falsch beantwortet. Es ging da um irgendeinen Ort, ob der an der Ostsee ist oder an der Nordsee. Das ging ja durch die ganzen Zeitungen, ne? Genau. Der dümmste Lehrer Deutschlands, hat die Bild-Zeitung geschrieben. Ja, und jedes Mal, wenn irgendwas mit Lehrern kommt, hackt der wieder da drauf rum. Mhm. Das geht sogar schon in andere Sender. Mhm. Oder ein Student bist war du, da. Bist und du? Ich verstehe dich total schlecht. Bist du Lehrerin? Ich bin Lehrerin, ja gut. Tut jetzt nicht unbedingt was zur Sache. Ja. Da regen sich auch andere Leute drüber auf. Da war ein Student, ja. Hatte Mutter mit und dann kamen so Bemerkungen wie, ach ja, und bei Mutti gibt's dann Mittagessen und die wäscht die Wäsche. Mhm. Ja, auf so eine Art und Weise. Die Leute, wenn die da sitzen, die sind doch nervös und die bereiten sich auf die Fragen vor, ja. und der macht die teilweise richtig fertig. Hm. Also ich finde auch diese Helferei. Warum wird den Leuten überhaupt geholfen? Mhm, mh. Also ich kenne die Show aus den USA, ich habe da gelebt 3 Jahre und da macht das ein gewisser Regis, der weiß die Antworten nicht. Der ist zu jedem gleich freundlich, regt manchmal auch so zum Nachdenken an, fragt, is this your final answer? Das ist aber wirklich auch eine interessante Variante, dass der Showmaster, der Quizmaster die Antwort nicht weiß. Nein, der weiß es nicht. Das ist eigentlich sehr interessant, ja. Ja, aber so kann der eben auch nicht helfen, weil der Herr Jauch, der entscheidet. Ja, also dieser eine Typ aus Hamburg, das war so einer vom Kiez, den fand er wohl ganz sympathisch und dem hat er ganz eindeutig bei der 125.000-Mark-Frage dazu verholfen, die Antwort nicht zu sagen, weil sie falsch war. Wobei Tanja, auch wenn das nicht bei ihm aufleuchtet, die richtige Antwort, er kann es ja aufgrund seines allgemeinen Wissens dennoch wissen, ne? Ja, sicherlich. Sicherlich. Ja. Aber das merkt man einfach. Mhm. Dann ist es teilweise so, dass wirklich blöde Leute dahin kommen. Mhm. Die wissen schon bei 2000 Mark, wissen die Antwort nicht. Mhm. Brauchen ewig, bis sie irgendwie was sagen. Er hilft ihnen und die anderen Leute kommen nicht dran. Nur ist ja der große Konkurrent, oder wenn überhaupt es einen Konkurrenten für ihn gibt, ist das Jörg Pilawa von Sat.1. Mhm. Findest du den besser, wie der mit den Leuten umgeht? Ja, das finde ich besser. Der ist zwar ein bisschen dröge und ein bisschen langweilig, aber der bringt den Leuten einfach mehr Respekt entgegen. Und das stört mich sehr. Wobei ich die Show halt total gut finde. Ja. Also, du bist sehr emotionalisiert, ne, bei diesem Thema. Ja, weil mich das aufregt und weil ich eine bessere Variante aus den USA kenne. Da gab es übrigens schon 9 Millionäre. Also, ist vielleicht eine Anregung für all die Leute, die uns jetzt zuschauen, die in den Produktionsfirmen arbeiten, es vielleicht so zu machen wie in den USA, wie du es gerade beschrieben hast. Okay. Du hast deinem Ärger Luft gemacht, ne? Ja, mich würden andere Meinungen dazu mal interessieren. Geht heute leider nicht mehr, aber vielleicht nächste Woche. Alles klar. Auf Wiederhören. Gut, tschüss. So, Freunde. Das war's für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Gunter Papperitz, Dirk Winhüsen, Jürgen Clemens, Angela Koch und Thorsten Pallot. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Behinderte und Sexualität. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ertappt und aufgeflogen. Nächste Woche Montag übrigens sind wir 5 Minuten später im Fernsehen. Also in der Nacht von Montag auf Dienstag geht's los um 1.05 Uhr. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Bringt Papier und Bleistift mit, wegen des Käsekuchens, ne, am Montag. Tschüss.